Deutschlandfunk Soundcheck. Willkommen zu einer neuen Ausgabe. Im Studio ist heute Günther Jansen. In gut einer Woche, am 20. August, jährt sich zum 5. Mal der Todestag des wohl besten deutschen Sängers und besten Sängers deutschsprachiger Rockmusik. In dieser Sendung spielen wir 2 Stunden lang seine Lieder. Lass uns ein Wunder sein. Vor 5 Jahren starb Rio Reiser. Im Oktober 1988 gab Rio Reiser zusammen mit seiner damaligen Band 2 Konzerte in der Seelenbinderhalle in Ost-Berlin, also noch zu DDR-Zeiten, aufgezeichnet und gesendet im DDR-Fernsehen. Und Jahre nach Rios Tod auf einer Doppel-CD veröffentlicht, Sein Bruder Gerd hat ja schon so einiges aus dem Rio-Reisearchiv ans Licht geholt. Auch in diesem Soundcheck gibt es noch mehr von diesen posthum erschienenen Aufnahmen. Aber natürlich auch von den zu seinen Lebzeiten veröffentlichten Platten, ob solo seit Mitte der 80er Jahre oder zusammen mit Tonsteine Scherben, Rios früherer Band. Der erste Auftritt von Tonsteine Scherben fand im September 1970 beim Open Air Festival auf Fehmarn statt, 5 Stunden nachdem Jimi Hendrix sein letztes Live-Konzert überhaupt gegeben hatte. Das Titelstück der heutigen Sendung, Lass uns ein Wunder sein, eben also live in der DDR 1988. Im Original war es auf der 5. Scherben-LP von 1983. Und dieses Album begann mit diesem Stück. Ihr macht mich kalt, ihr macht mich kalt. Ich fühl mich 1000 Jahre alt. Ihr macht mich leer, ihr macht mich leer. Ich fühl mich tonnisch. Nicht mein Ding, mir egal, nicht jetzt und nicht nochmal. Nichts zu sagen außer bla bla bla. Keine Message außer da da da. Keine Zukunft außer bum bum bum. Stumm, stumm. Keine Hoffnung außer ha ha ha. Keine Fragen außer no no no. Keine Worte außer dreh die Platte um. Stumm, stumm. Was soll und wie? Mein Traum war's nie. Nicht kalt, nicht heiß. Zu viel Tränen, zu viel Schweiß. Nichts zu sagen außer bla bla bla. Keine Message außer da da da. Keine Zukunft außer bum bum bum. Stumm, stumm. Keine Hoffnung außer ha ha ha. keine Fragen außer na na na. Keine Worte außer dreh die Platte um. Stumm, stumm. Welcher Hit, welche Welle, welcher Himmel, welche Hölle, alter Schimmel, schlecht gestrichen, schon grau, schon verblichen. Nichts zu sagen außer bla bla bla. Keine Message außer da da da. Keine Zukunft außer bum bum bum. Stumm, stumm. Keine Hoffnung außer ha ha ha. Keine Fragen außer na na na. Keine Worte außer dreh die Platte um. Stumm. Zuerst, wo sind wir jetzt? Aus dem fünften und letzten Studioalbum von Tonsteine Scherben, schlicht betitelt Scherben, 1983. Danach ein Stück von Rio, das er eigentlich für diese Platte komponiert hatte, Nicht nochmal, mitenthalten auf der CD Am Piano 1. Auch eine von den posthum veröffentlichten Alben aus einer Unmenge von Kassetten, Duds, Minidiscs, Bändern, die Rio Reiser hinterlassen hat. Demoaufnahmen, Live-Mitschnitte, Skizzen. Dieses Lied eben Nicht nochmal, fiel laut Begleittext der demokratischen Songauswahl zum Opfer, wurde also von den Scherben nicht weiter benutzt, blieb so als kleines Demo-Liedchen lange in der Schublade. Im Sommer 1984, schon gegen Ende der Scherbenzeit, gaben Tonsteine Scherben einige Konzerte in der Berliner Ufa-Fabrik, die später auf zwei Live-Alben veröffentlicht wurden, als es schon mit Rios Solokarriere losgegangen war. Aus diesem zweiten Live-Album jetzt ein alter Scherbenklassiker, Wir müssen hier raus, original vom 72er-Album Keine Macht für niemand. Hier live von 1984. Wir sind geboren, geht an uns vorbei. Tag im Mai, sei nicht traurig, mein Tja, Probleme, Probleme, Probleme, die hoffentlich bald behoben sind. Ich konnte noch nicht mal mithören, ausgerechnet bei einem meiner Lieblingslieder. Ich versuche es jetzt direkt nochmal. Wir versuchen es einfach nochmal. Jetzt geht alles wieder. Eben war mal alles weg. Ich wusste auch nicht, woran es liegt. Und jetzt ist auf einmal alles wieder da. Wie schön. Bei der Vorbereitung zu dieser Sendung habe ich immer gestaunt, wie viele gute Lieder dieser Rio Reiser komponiert hat, was für Texte er geschrieben hat, die schiere Überfülle an Material, die ich unmöglich in 2 Stunden hineinpacken konnte. Es fehlen also bestimmt einige Stücke, die genauso gut hier hätten laufen können. Das eben musste aus meiner Sicht unbedingt mit hinein, auch wenn der Klabautermann da mal verrückt gespielt hat zwischendrin. Übers Meer, Rios Seemannslied aus seinem 2. Soloalbum Blinder Passagier von 1987. Seine Solokarriere, wo also statt Tonsteine Scherben Rio Reiser auf der Plattenhülle stand, begann schon im Frühjahr 1984. Da gab es die Band noch und er dachte mal wohl eine Zeit lang, die beiden Sachen könnten parallel laufen. Vielleicht wie früher mal bei Rod Stewart und den Faces. Auch bei denen erschienen ja eine Zeit lang sehr erfolgreich Gruppen- und Soloalben. Also 1984, da erschien die erste Solo-Single von Rio, produziert seinerzeit von der bekannten und erfolgreichen Annette Humpe, Dr. Sommer. Also jetzt ist hier endgültig der Wurm drin. Das kommt nämlich von Platte, kam eben nicht, aber jetzt. Morgennebel liegt auf der Straße, die Nacht ist schon vorbei. Das Radio singt ein Schlaflied für die Katzen, leise rufen mich die Matratzen. Ich leg mich hin und bin weit. Die Heizsonne scheint in mein Zimmer. Auf die Straßen fällt Regen statt Schnee. Meine Gedanken sind kalt. Ich wünschte, es wär bald, dass ich dich wieder seh. Dr. Sommer, wann kommst du wieder? Bringst die Sonne in unsere Lieder. Taust das Eis in unseren See. Meine Träume sind eingefroren, es ist alles nur noch so, wie es ist. Es ist so lange her, ich weiß es fast nicht mehr, wie es ist, wenn du bei uns bist. Dr. See? Deutsche hat. Es ist wahr, dass die Sonne nicht um die Erde und der Mond nicht um den Fußball kreist. Es ist wahr, dass der Gründer von New York nicht Kamel oder Campbell, sondern Stuyvesant heißt. Das ist wahr. Das ist wahr. Aber sonst. Aber sonst. Menschen wollen nicht in Dortmund leben, sondern essen. Es ist wahr, dass die Kühe das Gras nicht rauchen, sondern fressen. Es ist wahr, dass Hamburg nicht die Hauptstadt von McDonald's ist. Es ist wahr, dass der Papst zwar die Pille nicht nimmt, aber trotzdem keine Kinder kriegt. Das ist wahr. Das ist wahr. Weiß ich manchmal nicht genau, ist das nun Lüge oder wahr? Weil ich auch gar nicht mehr weiß, was ist das Liebe? Liebt der Papa sein Auto, liebt die Mama den Kaffee, liebt das Baby seine Windel, wie der Weihnachtsmann den Schnee, lieben Kinder Schokolade, wie die Hausfrau den Herd, oder ist da mehr? Dr. Sommer war nur eine kleine Ouvertüre. Richtig los mit Hiroisa Solo ging es zwei Jahre später, 1986. Da kam das erste Hiroisa-Album heraus, zum Teil mit Stücken, die vorher schon bei den Scherben entstanden waren, wie das eben, Alles Lüge. Überhaupt war dieses Jahr das Rio-Album mit den meisten Hits im Sinne von bekanntesten Songs seiner Solo-Zeit. König von Deutschland, Junimond, Menschenfresser und eben Alles Lüge. Alles vom ersten Solo-Album 1986. Jetzt wieder was Unbekanntes aus dem Archiv, diesmal aus der CD Am Piano 2. Und zwar ein Lied, das er 1983 für den Hamburger Wolfgang Michels geschrieben hat. Der es dann auch auf seiner Platte Keine Probleme herausgebracht hat, da mit seiner Band. Hier die Klavierversion, Musik Wolfgang Michels, Text Hiroisa, Ich bin müde. Du bist zu warm, ich bin zu kalt. Du bist zu jung, ich bin zu alt. Du bist zu arm, ich bin zu reich. Du bist zu hart, ich bin zu weich. Ah, ah, ah, ah, ah. high, ich bin zu down. Du bist zu ernst, ich bin ein Clown. Ich bring dich runter, du bringst mich rauf. Ich mach nicht weiter, aber du gibst nicht auf. Ah, alles Schutt und Asche, alles Rauch und Staub, alles Trick und Masche, alles weltes Laub. Ah, ah, ich bin müde. Du denkst nach vorne, ich denk zurück. Ich zieh das Pech an, du hast nur Glück. Du bist der Größte, ich bin bankrott. Ich bin ein Teufel, du bist ein Gott. Du bringst das Geld rein, ich schmeiß es raus. Du gehst durchs Feuer, ich geh nach Haus. Ah, ah, ah. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Alles Schutt und Asche, alles Rauch und Staub, alles Trick und Masche, alles Welt ist Lauf. Ah, ah, ich bin müde. Du kennst die Wahrheit, ich nicht mal dich. Du bist die Liebe, ich lieb nur mich. Ich bin verkrampft, du bist so frei. Du kommst 14:30, ich um 2:30. Schutt und Asche, alles Welt ist Lauf, alles Trick und Masche, alles Rauch und Staub. Ah, ah, ah, ich bin müde. Yeah. Rio Reiser wurde am 9. Januar 1950 in Berlin als Ralph Möbius geboren. Sein Vater, gelernter Werkzeugmacher, hat sich beruflich oft verändert. Die Familie ist alle paar Jahre umgezogen. Oberbayern, Nürnberg, Mannheim, Stuttgart. Schließlich Raum Frankfurt, wo er auch den anderen Ralph kennenlernte, Ralph Steitz. Beide haben sich schon Ende der 60er die bekannten Künstlernamen gegeben. Statt Ralph Möbius, Rio Reiser, und anstelle von Ralph Steitz, dem Hauptmitstreiter der Tonsteine Scherben, RPS La Rue oder einfach La Rue. Beide spielten vor den Scherben in der Band De Galaxis, das war aber wohl nicht so doll, waren beeinflusst von Beatles und Stones. Rios Brüder Gerd und Peter hatten damals schon, also in den 60ern in Berlin, ihr Hoffmanns Comic-Theater. Rio und La Rue machten dafür Musik und irgendwie waren sie dann ganz automatisch in der damals linken Szene drin. Wohngemeinschaften, Demos, und Rio und La Rue wollten einfach Rockmusik mit deutschen Texten machen, gar nicht mal groß als Konzept, sondern weil sie einfach verstehen wollten, worüber sie sangen. Dass das dann schnell den Stempel Politrock bekam, war nicht immer einfach in der Bandgeschichte, wo Linke mit Rock'n'Roll oft nichts anzufangen wussten. In der Rückbetrachtung alter Platten von Tonsteine Scherben ist ja nicht nur das Parolenhafte drin, wie zum Beispiel auf der ersten Single 1970 Macht kaputt, was euch kaputt macht, sondern ein ganzes Leben voller Wut, Ohnmacht, Hoffnung, Liebe, Schmerz, Witz und was sonst noch alles. Der Marienplatz war blau, so viel Bullen waren da. Und Mensch, Meier musste heulen, das war wohl das Tränengas. Und er fragte irgendeinen, sag mal, ist hier heute ein Fest? Sowas ähnliches, sagte einer, das Bethanien wird besetzt. Wird auch Zeit, sagte Menschmeier, stand ja lange genug leer. Ach, wie schön wäre doch das Leben, gibt es keine Pollis mehr. Doch der Einsatzleiter brüllte, räumt den Mariannenplatz, damit meine Knüppelgarde genug Platz zum Knüppeln hat. Doch die Leute im besetzten Haus riefen, ihr kriegt uns hier nicht raus. Das ist unser Haus. Schmeißt doch endlich mit und fest und musch aus Kreuzberg raus. Der Senator war stinksauer, die CDU war schwer empört, dass die Typen sich jetzt nehmen, was ihnen sowieso gehört. Aber um der Welt zu zeigen, wie großzügig sie sind, sagten sie, wir räumen später, lassen sie erstmal drin. Und vier Monate später stand in Springers heißem Blatt, dass Georg von Rauchhaus hat eine Bombenwerkstatt. Und die deutlichen Beweise sind 10 leere Flaschen Wein. Und 10 leere Flaschen können schnell 10 Mollis sein. Doch die Leute im Rauchhaus riefen, ihr kriegt uns hier nicht raus. Das ist unser Haus. Schmeißt doch endlich mit und fresst und muscht aus Kreuzberg raus. Letzten Montag fragt Menschmeier in der U-Bahn seinen Sohn. Der sagt, die wollen das Rauch ausräumen, ich muss wohl wieder zu Hause wohnen. Ist ja irre, sagt Menschmeier, sind wir wieder einer mehr in unserer Zwei-Zimmer-Luxuswohnung und das Bethanien steht wieder leer. Sag mir eins, haben die da oben Stroh oder Scheiße in ihrem Kopf? Die wohnen in den schärfsten Villen, unser eins im letzten Loch. Wenn die das Rauchhaus wirklich räumen, bin ich aber mit dabei und hau den ersten Bullen, die da auftauchen, ihre Köpfe ein. Und ich schrei es laut. Ihr kriegt uns hier nicht raus. Das ist unser Haus. Schmeißt doch erst mit Schmidt und Brest und Mosch aus Kreuzberg raus. Und wir schreien's laut. Ihr kriegt uns hier nicht raus. Aus Kreuzberg raus. Und wir oder schreien's laut. Da ihr kriegt uns hier nicht raus. Das ist unser Haus. Schmeißt doch endlich Schritt und Eis und Bosch aus Kreuzberg raus. Und wir schreien's laut. Ihr kriegt uns hier nicht raus. Thank you. Das waren jetzt insgesamt drei Scherbenklassiker hintereinander. Wenn die Nacht am tiefsten, der Rauchhaus-Song sowie jetzt Jenseits von Eden aus dem schwarzen Doppelalbum Tonsteine Scherben 4, erschien Anfang 1981 und aufgenommen auf 8-Spur im umgebauten Hühnerstall in Friesenhagen, wo die Scherbenfamilie Mitte der 70er Jahre hingezogen war. Auf einen Bauernhof ganz im Norden Schleswig-Holsteins, nahe der dänischen Grenze. Dort ist Rio Reiser auch vor 5 Jahren gestorben. In dieser Sendung erinnern wir an ihn und natürlich seine Musik. Auch nach den Nachrichten noch bis 3 Uhr. Hier bis zum Schluss der ersten Stunde eine Live-Version eines seiner schönsten Liebeslieder. Für immer und dich, live in der Seelenbinderhalle in Ost-Berlin 1988. Ich schreie für dich, ich brenne, ich schneie für dich, vergesse mich, aber nur mich, für dich, nur für dich, für immer dich. Ich lache für dich. Wein für dich, ich regne, ich scheine für dich, versetz die ganze Welt für dich, für dich, immer für dich, immer dich. Für dich. Und immer für dich, egal wie du mich nennst, egal wo du halt bist, ich hab so oft für dich gelogen und ich spiel den Regenbogen für dich, immer für dich, immer dich. Ich rede für dich, schweig für dich, ich gehe, ich bleib für dich. Ich streich den Himmel, himmelblau für dich, immer für dich, immer dich. Egal wie du mich nennst, egal wie du halt bist, ich hab so oft für dich gelogen und ich spiel den Regenbogen für dich und immer für dich.